Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Prüfungsangst. In der Stadt quälten sich die Fahrzeuge von Ampel zu Ampel. Und selbst die Busse und Trams hatten Mühe, vorwärts zu kommen. Ich ging zu Fuß und stärkte meine Lungen. Mein neuer Klient hieß Affolter und er hatte einen Bauch wie ein Airbag. Wahrscheinlich schüttete er deshalb Unmengen an künstlichem Süßstoff in seinen Kaffee. Ohne Kaffee kann ich nicht leben. Keine 2 Stunden überlebe ich. Das liegt in der Familie. Meine Mutter hat den ganzen Tag Kaffee getrunken und mein Vater war Vertreter für eine Kaffeemarke, die es heute nicht mehr gibt. Ich aber wählte den Beruf des Fahrlehrers und heute bin ich Prüfungsexperte. Und ich bin Privatdetektiv und komme ganz gut mit wenig Kaffee zurecht. Jedem das Seine, sage ich immer. Kennen Sie den Fernsehstar Rudolf Hunzensberger? Einer meiner Fahrschüler. Fiel bei der ersten Prüfung durch, aber seither unfallfrei. Bei wem haben Sie Autofahren gelernt? Ich wurde mit einem Steuerrad in der Hand geboren. Heute ziehe ich es vor, in Trams und Bussen den Schweiß dieser Stadt einzuatmen. Als ich begann, da gab es noch keine Grünen und die Roten hatten auch noch nichts gegen die Autos. Die Roten sind übrigens die Schlimmsten, fahren in uralten Klapperwagen herum und verpesten die Umwelt, anstatt sich eine schöne Limousine zu kaufen. Frauen sind auch nicht schlecht, fragen ständig nach der Sicherheit, kaufen dann aber trotzdem diese kleinen Särge, nur weil man mit denen einfacher parkieren kann. Sie sagten am Telefon, dass Sie bedroht werden. Allerdings, ein anonymer Brief, eindeutig von einer Frau verfasst. Wieso? Wurden die Briefe in einem Kleinwagen geschrieben? In dem Brief wird mir vorgeworfen, dass ich sexistisch sei. Die Unbekannte droht mir mit dem Tod. Haben Sie den Brief dabei? Ich habe ihn weggeworfen. Sie haben den einzigen Anhaltspunkt weggeworfen. Der Kreis der Verdächtigen ist nicht sehr groß. Sie haben keinen konkreten Verdacht. Es muss eine Frau sein, die vor kurzem bei mir durch die Fahrprüfung fiel. Mir fallen spontan 3 Namen ein. Frauen, die sich darüber beschwert haben, dass ich sie unfair behandelt hätte. Eine fuhr mit 60 auf der Autobahn. Die andere missachtete ein Stoppschild und die dritte machte alles falsch, was man falsch machen kann. Hier sind die Adressen der 3 Damen. Der Zettel riecht nach Wurst. Jedes Papier kann man mehrmals benutzen. Ich nenne das 3-Phasen-Sparen. Zuerst nutzt man das Papier für eine Notiz und dann als Einwickelpapier und schließlich nimmt man es mit auf die Toilette. Und in welcher Phase befindet sich dieser Zettel? Phase 2. Ich werde ausnahmsweise darauf verzichten, ihn für die Phase 3 zurückzuverlangen. Auf dem Zettel stehen zwar 3 Namen, aber einer davon ist männlich. Tatsächlich? Fabian Pfändler. Das beweist doch, dass ich nicht sexistisch bin. Ich habe erfahren, dass die Frau mit 60 auf der Autobahn mittlerweile die Prüfung bestanden hat. Dann blieben nur noch 2 Verdächtige. Am Telefon sagten sie mir, dass sie für 500 Franken 3 Personen befragen würden. Kosten 2 Personen weniger? 500 ist mein Tagesansatz. Darunter läuft nichts. Sehen Sie, genau das habe ich mir gedacht. Deshalb erwarte ich, dass in Ihrem Rapport auch etwas über diesen Fabian Pfändler drinsteht, auch wenn er als Täter nicht in Frage kommt. Was macht Sie da so sicher? Vielleicht wollte er mit der Sexismusbemerkung von sich ablenken. Der Brief roch nach Frau. Bevor ich Fahrlehrer wurde, habe ich bei einer Zeitung die Leserbriefseite betreut. Da bekommt man ein Gespür dafür, wie ein männlicher und wie ein weiblicher Brief riecht. Ja. Ich habe mich auch schon für dieses Wetten, dass beworben. Die sagten aber, das sei zu wenig spektakulär, wenn einer an einem Briefumschlag schnüffelt. Er überreichte mir 5 Hunderter, die ebenfalls nach Wurst rochen. Vermutlich hatte er auch für Geldscheine einen Mehrphasengebrauch entwickelt. Frau Wegger roch nach handelsüblichem Parfum. Sie stand auf einer Autobahnbrücke und starrte begeistert auf die Wagen, die unter uns durchbrausten. Eines Tages werde ich es schaffen, ganz bestimmt. Wie lange üben Sie denn schon? 7 Jahre und 4 Monate. Und wie oft sind Sie durch die Prüfung gebraust? Unzählige Male. Hier und auch im Ausland. Überall habe ich es versucht. Leider leide ich an einer noch nicht erforschten Krankheit. Dem Zwang, ein Stoppschild zu missachten. Nein, nein. Ich werde von Verbotsschildern magisch angezogen. Einbahnstraßen und Fahrverbote. Ich kann ihnen einfach nicht widerstehen. Ach, es muss fantastisch sein, ganz alleine mit 240 über die Autobahn zu rasen. Soweit ich informiert bin, hätte das den sofortigen Führerscheinentzug zur Folge. Na und? Hauptsache, man hat ihn einmal gehabt. Ganz unter uns, ich bin schon ein paar Mal ganz alleine. Leider kam ich nie sehr weit. In dieser Stadt gibt es viel zu viele Verbotstafeln. Sie haben alle umgemäht. Zwei. Mitten in der Nacht. Glücklicherweise hat mich niemand beobachtet. Aber mein Freund hat mich verlassen. Glauben Sie, dass die Prüfungsexperten unfair zu Ihnen waren? Ach, die tun doch auch nur ihre Pflicht. Die können doch auch nichts dafür, dass diese Stadt in Verbotstafeln ertrinkt. Wir blieben noch eine Weile auf der Brücke und labten uns am Nachmittagsverkehr. Eine Stunde später traf ich auf einen geborenen Rennfahrer. Schon als ich sechs war, wusste ich, dass ich eines Tages in einem Ferrari sitzen würde. Mit sechs, das ist eine Bestimmung. Und weshalb haben Sie dann nicht ganz klein mit Go-Kart begonnen? Also etwas konnten wir uns nicht leisten. Oh, kein Motorrad, kein Fahrrad, nicht einmal ein Dreirad und sogar kein Einrad. Ich komme aus einer armen Familie. Hat es wenigstens für eine Seifenkiste gereicht? Ich war leider nie sehr begabt. Als Formel-1-Fahrer hatte man Mechaniker, Konstrukteure, aber ich hatte nur einen alten Schraubenzieher. Und jetzt versuchen Sie noch immer, die Fahrprüfung zu bestehen. Als Kind hatte ich Epilepsie. Auch später noch mit 18 hatte ich regelmäßig Anfälle. Durfte die Fahrprüfung nicht machen. Seit 5 Jahren gelte ich als Gehalt. Keine Anfälle mehr, aber Autofahren darf ich immer noch nicht. Weil Sie regelmäßig durch die Prüfung fallen. Ich habe einen Antrag gestellt. Ich möchte die Prüfung auf dem Nürburgring absolvieren. In einem Ferrari. Aber mein Fahrlehrer hat gelacht. Golf oder BMW fühle ich mich einfach nicht zu Hause. Ich bin zum Rennfahrer geboren und nicht zum Pendler. Er zeigte mir Videofilme, die er an den Rennstrecken dieser Welt selbst gedreht hatte. Ich machte mir ein paar Notizen und besuchte die dritte Kandidatin. Sie arbeitete in einem Kaufhaus und war geschminkt wie 5 Miss Schweiz-Kandidatinnen zusammen. Diese Fragen sind einfach doof. Was denn für Fragen? Ich habe Sie lediglich nach der Anzahl Ihrer Fahrstunden gefragt. 3,5. Sie sind nach 3,5 Fahrstunden zur Prüfung zugelassen worden. Ich habe geschummelt. Und sind deshalb durchgefallen. Der Prüfungsexperte sagte, dass ich alles falsch gemacht hätte, was man falsch machen könnte. Das überrascht mich nicht. Mich auch nicht. Aber ich wollte es einfach wissen. Nächsten Monat habe ich die Theorieprüfung. Sie haben die Fahrprüfung vor der Theorieprüfung gemacht. Ich sagte doch, dass ich geschummelt habe. Und jetzt nehmen Sie einen neuen Anlauf. Die Theorieprüfung schaffe ich nie. Diese doofen Fragen sind nicht im Einklang mit meiner emotionalen Intelligenz. Das hat mir meine Psychologin gesagt. Sie gehen in Therapie? Nachdem ich 12-mal durch die Theorieprüfung fiel, wurde mir das nahegelegt. Donnerwetter! Sie müssten die Fragen schon auswendig kennen. Das nützt mir aber nichts, wenn ich dann doch wieder die Kreuzchen am falschen Ort mache. Wollen Sie etwas kaufen? Lieber nicht. Da müssen Sie jetzt gehen. Meine Chefin sieht es nicht gerne, wenn ich hier rumquatsche. Sie wandte sich ab und ich ging. In meinem Büro versuchte ich, die Gespräche in wohlklingende Sätze zu fassen. Als mein Klient anrief, war der Bericht praktisch fertig. Mein Klient war fassungslos. Nicht, weil ihn das Ergebnis meiner Arbeit derart überwältigte, sondern weil einer seiner Prüfungskollegen ermordet aufgefunden worden war. Der Tote wurde am Steuer seines Wagens in einer Tiefgarage gefunden. Jemand hatte ihn mit einem Kopfschuss getötet. Mein Klient schaute sich nervös um, während er von der Polizei befragt wurde. Üble Sache, Mallory. Der Mann hatte keine Chance. Der Schuss wurde aus nächster Nähe abgefeuert. Vermutlich saß der Mörder neben ihm. Das deutet darauf hin, dass sich Täter und Opfer gekannt haben. Weshalb schauen Sie sich um, Herr Affolter? Haben Sie etwas bemerkt? Ich bin nervös. Ich meine, theoretisch könnte der Mörder noch hier sein. Vielleicht schießt er aus dem Hinterhalt auf mich. Sie können sich beruhigen. Wir haben alles abgesucht und die Ein- und Ausgänge werden von Beamten und Hunden überwacht. Die Leute, die jetzt noch in diese Garage kommen, sind garantiert unbewaffnet. Walter war ein strenger Experte. Aber er war immer gerecht. Weshalb sollte man ihn umbringen? weiß man schon, ob er einen Drohbrief erhalten hat. Was für ein Drohbrief? Ich habe einen Drohbrief erhalten und deshalb Herrn Maloney engagiert. Das war eine ganz schlechte Entscheidung. Teuer und unnötig. Herr Affolter lebt noch, was man von seinem Kollegen nicht mehr behaupten kann. Ich glaube nicht, dass Herr Affolter noch lebt, weil Sie sich um ihn kümmern, Maloney. Vermutlich lebt er noch, weil er sich gesund ernährt und lange genug schläft. Ich habe vor 5 Jahren mit Rauchen aufgehört. Sehen Sie, Maloney, dieser Mann ist mehr oder weniger vernünftig. Wahrscheinlich benötige ich jetzt einen Bodyguard. Sie kennen meinen Tagesansatz. Die Polizei beschützt Sie umsonst. Tatsächlich? Sie weichen nicht mehr von meiner Seite? Das geht nicht, aber sobald Sie sich in Gefahr wähnen, können Sie die Nummer 01903078-5674-4835-5765 wählen. Für nur gerade 7,50 Franken in der Minute erhalten Sie Tipps, wie Sie sich vor einem Verbrechen schützen können. Und was ist, wenn ich mit einer Schusswaffe bedroht werde? Für Schusswaffen haben wir die Nummer 01 85 45 98 50 60 57 32 78 59 eingerichtet. Kostet 12 Franken 10 in der Minute. Dafür trägt der Beamte, der Sie berät, eine schusssichere Weste. Das ist beruhigend. Und bitte, wen soll ich anrufen, wenn man mich erschossen hat? Das Bestattungsamt hat eine Gratisnummer. Mein Klient stieg in seinen Wagen und verriegelte alle Türen von innen. Ich ging zu Fuß ans Tageslicht und machte einen kleinen Spaziergang. Nur wenige Meter entfernt sah ich in einem Restaurant Frau König, die sich an der Theorie versuchte. Was ist auf Autobahnen und Autostraßen verboten? Rückwärtsfahren, wenden, überholen. Also überholen darf man, oder? Wenden muss auch erlaubt sein. Sonst komme ich ja nie von der Autobahn runter, wenn ich falsch eingebogen bin. Und rückwärtsfahren ist doch auch okay, wenn ich die Ausfahrt verpasst habe. Oder soll man da wenden? Am meisten aber hasse ich die Fragen mit Bildern. Wussten Sie, dass ganz in der Nähe ein Prüfungsexperte ermordet wurde? Was? Wo? Kann man noch Blut sehen? In den Ferien habe ich einmal gesehen, wie ein Mann einen anderen Mann niedergestochen hat. Das war toll. So etwas vergisst man nicht. Das prägt einen. Ich bin viel reifer aus den Ferien zurückgekommen. Los, helfen Sie mir ein bisschen. Sie zwang mich, sie nach Verkehrsregeln abzufragen. Schon nach den ersten 5 Fragen wurde mir klar, dass Frau König die Theorieprüfung auch diesmal nicht schaffen würde. Ich fuhr zurück in mein Büro und erhielt überraschenden Besuch. Das ist Rebecca. Sie möchte Fahrlehrerin werden. Und ich dachte schon, Sie hätten sich die Dienste des schönsten Bodyguards der Stadt gesichert. Fahrschüler reagieren nur aggressiv, weil die Fahrausbildung nicht ganzheitlich erfolgt. Sie möchten mit den Fahrschülern meditieren auf der Autobahn? Ätherische Öle können entspannen. Eine Massage vor der Fahrprüfung kann Wunder bewirken. Und in ganz schwierigen Fällen hilft Tantra. Tantra? Davon hast du mir nichts gesagt. Hilft Tantra auch, wenn man Angst hat vor einem Attentat? Tantra hilft immer. Dann lass uns Tantra machen. In diesem Büro gibt es keinen orientalischen Sex. Das sieht man. Zudem hat Tantra nur wenig mit Sex zu tun. Das ist aber schade. Vielleicht wäre eine Massage besser geeignet. Soll ich mich ausziehen? In diesem Büro ziehen sich höchstens meine Klientinnen aus. Und auch das nur ab und zu. Mit solchen Sprüchen konnte man vor 30 Jahren Frauen beeindrucken. Heute müssten Sie es ganzheitlich versuchen. Du hast ja so recht, Rebecca. Lass uns zusammen über das ganzheitliche Autofahren diskutieren. Soll ich uns ein Hotelzimmer mieten? Und wenn unter dem Bett ein Mörder lauert? Wenn du die richtigen Steine und Kristalle unter das Bett legst, dann wird alles Negative den Raum verlassen. Mit anderen Worten, auch Sie werden den Raum verlassen, Herr Folter. Und zwar jetzt! Sie müssen mich beschützen, Maloney. Ich habe Angst. Ich habe Panik. Ich werde der Nächste sein. Rebecca, nimm mich mit zu dir. Dein Zentrum ist in deine Hose gerutscht. Geh unter die Dusche. Aber ich muss mich ablenken. Dann schalte den Fernseher ein. Ich habe eine Theorie, was den Mord an deinem Kollegen angeht. Lassen Sie mich raten. Er wurde von einem der 5 Tibeter erschossen. Eine Frau, die einen Mann hasst, setzt sich nicht zu ihm in den Wagen. Auch dann nicht, wenn sie ihn erschießen möchte. Sie würde sich davor ekeln. Du ahnst ja gar nicht, zu was Frauen fähig sind. In Italien hat eine Frau ihrem Ehemann die... Also in der Nacht ist sie zu ihm ins Bett gestiegen mit der Schere und danach seelenruhig unter die Dusche. Der Mann hat überlebt, aber psychisch, ich meine, das ist grauenhaft. Rebecca, ich brauche jetzt Tantra sofort. Ich schmiss die beiden aus meinem Büro und telefonierte mich durch die ganze Stadt. Frau Wecker, so schien es, hatte während der Tatzeit auf einer Autobahnbrücke in der Innerschweiz gepicknickt. Herrn Pfändler konnte ich nicht erreichen, dafür den ermittelnden Beamten. Er hatte Neuigkeiten, die mich aus meinem Büro trieben. Üble Sache, Maloney. Die Welt ist aus den Fugen. Wir müssen davon ausgehen, dass ein Serienkiller sein Unwesen treibt. Ein Killer, der es auf Fahrlehrer abgesehen hat. War der Tote auch Prüfungsexperte? Allerdings sehen Sie die Blutspuren, Maloney. Er hat versucht, sich bis zur Notrufsäule zu schleppen. Das hätte ihm aber auch nicht viel genützt, weil die Säule nicht richtig funktioniert. Wahrscheinlich hätte er eine der neuen Notrufnummern anrufen sollen. Für 200 Franken in der Minute. Der Mann hatte heute seinen freien Tag. Ein Zeuge hat gesehen, wie er zur Raststätte fuhr. Wahrscheinlich wollte er sich mit jemandem treffen. Dieser jemand hat ihn dann aus nächster Nähe erschossen. Ich schaute mich am Tatort etwas genauer um, fand jedoch keine Hinweise auf einen Täter. In der Nähe der Raststätte sah ich eine Brücke, die über die Autobahn führte. Von Weitem sah es so aus, als würde uns jemand zuwinken. Dieser jemand sah Frau Wecker ziemlich ähnlich. Mein Klient hatte sich unter falschem Namen ein Hotelzimmer gemietet. Eine teure Suite mit Klimaanlage, Internetanschluss und eine direkte Sprechverbindung zum Hoteldetektiv. Hier fühle ich mich einigermaßen sicher. Ich kann mir alles aufs Zimmer kommen lassen und die Angestellten müssen sich mit Codewort melden. Und dieses Codewort ändert jede Stunde und nur ich habe die Befugnis, es zu ändern. Ich werde so lange in diesem Hotel bleiben, bis der Mörder gefasst ist. Eine Nacht in diesem Zimmer ist vermutlich teurer als ein ganzer Tag Maloney. Jetzt, wo ich mich einigermaßen sicher fühle, kann ich auf Ihre Dienste verzichten. Die Polizei wird den Täter schon finden. Sie gehen davon aus, dass es ein Mann war? Rebeccas Theorie hat mich überzeugt. Eine Frau würde anders handeln. Vielleicht mit einem Gewehr auf Distanz oder mit Gift. Und wie vergiftet man einen Fahrlehrer? Bei mir wäre das ganz einfach. Ich trinke so viel Kaffee, du meine Güte. Ich muss damit aufhören. Die halbe Welt und alle meine Fahrschüler wissen, dass ich Unmengen Kaffee trinke. Ich kann von Glück reden, dass ich noch lebe. Sie können von Glück reden, dass ich Sie darauf aufmerksam gemacht habe. Sie haben mich enttäuscht, Maloney. Zwei ganze Tage habe ich Sie schon bezahlt. Und was haben Sie herausgefunden, hä? Nichts. Ich habe am Tatort eine erstaunliche Entdeckung gemacht. An welchem Tatort? Bei der Raststätte gibt es eine Autobahnbrücke. Diese Entdeckung haben vor Ihnen schon andere Leute gemacht, garantiert. Außer mir hat aber niemand gesehen, dass nach der Tat Frau Wecker auf der Brücke war. Frau Wecker? Hm. Ja, ist das diese Neurotikerin mit den Verbotstafeln? Genau. Ist sie bei den beiden toten Prüfungsexperten durchgefallen? Frau Wecker ist bei ziemlich jedem Prüfungsexperten schon einmal durchgefallen. Wahrscheinlich gibt es weltweit keine Prüfungsexperten, die nicht schon einmal das zweifelhafte Vergnügen hatten, mit Frau Wecker in eine Verbotstafel zu fahren. Er schaute auf seine Uhr und eilte zur Sprechanlage. Das neue Codewort hieß Tantra 16. Vermutlich löste es Tantra 15 ab. Ich verließ das Hotel unter den argwöhnischen Blicken eines arroganten Bediensteten in Livree. Den Nachmittag verbrachte ich damit, diverse Autobahnbrücken abzusuchen. Schließlich fand ich Frau Wecker in der Nähe von Baden. Sie hatte sich offenbar in therapeutische Behandlung begeben. Sie müssen sich vorstellen, ein Auto zu sein. Ganz und gar. Atmen Sie tief durch und stellen Sie sich vor, ein Auto zu sein. Was spüren Sie? Oh ja, ich bin ein Auto. Ein richtiges Auto. Und ich fahre ganz schnell. Und jetzt sehe ich die Tafel. Oh, ist das schön. Ein Fahrverbot. Sie müssen sich entspannen. Die Tafel kommt auf mich zu. Sie kommt. Ja, sie kommt. Oh, ist das schön. Hatten Sie während der Pubertät eine Verbotstafel in Ihrem Zimmer? Sie stören. Wir sind gerade dabei, Frau Weckers Probleme ganzheitlich anzugehen. Und ich bin dabei, Frau Wecker ganzheitlich des Mordes zu überführen. Ich war es nicht. Sie waren auf der Brücke. Ich war auf der Brücke, weil ich kurz zuvor angehalten wurde. Sie wurden angehalten, als Sie auf der Brücke spazierten? Ich wurde angehalten, als ich auf der Autobahn fuhr. Auf der Autobahn kann ich gut fahren, da hat es fast keine Verbotstafeln. Sie sind wahnsinnig. Sie benötigen eine Aromatherapie. Ich habe den Mann nicht erschossen. Zwei Polizisten können das bezeugen. Sie waren ganz nett. Aber das Auto musste ich stehen lassen. Ich habe es mir ausgeliehen. Es hat nur eine kleine Beule. Bevor ich auf die Autobahn fuhr, ja, da war diese Verbotstafel. Aber ich habe gebremst und da hat das Auto geschleudert. Also, die Beule kann man fast nicht sehen. Als ich zurück in die Stadt fuhr, erhielt ich einen Notruf meines Klienten. Er hauchte einen Hilferuf ins Telefon und danach verstummte die Leitung. Als ich im Hotel ankam, traf ich auf einen alten Bekannten. Wir haben das Zimmer umstellt. Der Hoteldetektiv wurde gefesselt und geknebelt in der Waschküche gefunden. Lebt mein Klient noch? Es sieht ganz danach aus. Der Mörder möchte freies Geleit. Der Mörder möchte mit Herrn Affolter das Hotel verlassen. Er behauptet, dass seine Mission noch nicht zu Ende sei. Ein verrückter Maloney. In genau 5 Minuten werden wir das Zimmer stürmen und alle Anwesenden erschießen. Festnehmen. Oder sie zur Aufgabe zwingen. Die Reihenfolge werde ich nach einer Strategiesitzung mit meinen Leuten noch festlegen. Vielleicht sollten wir zuerst das Gespräch suchen. Der Mann will nicht reden, Maloney. Wenn Sie das Zimmer betreten, wird er Sie erschießen. Ich möchte Sie nicht daran hindern. Vielleicht schlagen wir dadurch 2 Fliegen mit einer Klappe. Die Stadt verliert einen wahnsinnigen Mörder und einen lausigen Privatdetektiv. Ich werde jetzt nach oben fahren. Das geht nicht. Wir haben alle Lifte blockiert. Sie müssen zu Fuß gehen. Ich bin der Einzige, der die Befugnis hat, einen Lift zu benutzen. Solche Befugnisse erhält man erst, wenn man viele Dienstjahre erfolgreich im Einsatz war. Brennt jetzt das Hotel! Der Alarm bedeutet, dass der Mörder mit uns reden will. Dann nicht wieder auf! Nicht bevor ich eine kugelsichere Weste angezogen habe. Die Prozedur dauerte beinahe 1 Stunde. Der Mörder verlangte nach einer Flasche Champagner, einem Gameboy und einem Teller voll Gehacktes mit Hörnli, der Nationalspeise des Schweizer Durchschnittsmörders. Als wir das Zimmer betraten, war der Mörder satt und mein Klient weiß wie ein Bettlaken. Er will mich töten, weil er Epilepsie hat. Epilepsie ist kein Tatmotiv. Das steht in keinem Lehrbuch. Es ist also besser, wenn Sie aufgeben. Die Anfälle sind wieder da. Jahrelang wurde ich verschont. Jahrelang hätte ich meine Bestimmung finden können. Ihre Bestimmung können Sie auch im Gefängnis finden. Dafür sorgt der Gefängnisseelsorger. Meine Bestimmung ist rot. Das macht nichts. Der Gefängnisseelsorger ist auch ein Sozi. Meine Bestimmung heißt Ferrari. In unserer Datenbank sind über 2000 Seelsorger gespeichert. Es wird sicher einen geben, der Ferrari heißt. Er meint das Auto. Er ist verrückt. Er wirft mir vor, dass ich schuld daran bin, dass er kein Schuhmacher geworden ist. Im Gefängnis können Sie viele schöne Berufe erlernen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass Sie eine Ausbildung als Schuhmacher erhalten. Ich will in Monza und Imola fahren. Ich will die Pole Position erobern und beim Pitstop der Schnellste sein. Aber mit Epilepsie darf ich nicht mehr fahren. Ich bin doch nicht schuld, dass Sie krank sind. Aber Sie sind schuld, dass ich durch die Fahrprüfung fiel. Deshalb müssen Sie sterben. Jetzt! Im Namen der Autobahn-Vignette, Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Ich werde jetzt wild um mich schießen. Das haben Sie toll gemacht, Maloney. Ich hoffe aber, dass Sie gut versichert sind. Die Vase kostet vermutlich ein Vermögen. Das war unnötig, Maloney. Mit meinem psychologischen Geschick hätte ich die Situation souverän gemeistert. Herr Pfändler landete in einer geschlossenen Anstalt, wo er die meiste Zeit damit verbrachte, sich auf Video Autorennen anzuschauen. Mein Klient ging in Pension und Frau Rebecca Huth gründete die erste ganzheitliche Fahrschule und verdiente sich damit dumm und dämlich. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Prüfungsangst.